ob das Baby schreit, doch das ist jetzt nicht wichtig. Denn gleich beginnt die Serienzeit, das ist alles, was zählt. Wen die Klugen nach Hause schickt, welcher Bauer heute noch fickt. Nur ein Lächeln im Gesicht, wenn Alexa zu euch spricht. Das klingt hier einfach weg. Vielleicht ist Glyphosat nur.